Zeit. Oh, wo bleibet die Barmherzigkeit? Daran Christi Glieder daran man Christi Glieder kennet, daran man Christi Glieder kennet. Stop.